Lektion 2. Text 2. Pascal Langlais ist Ingenieurin. Guten Abend. Wie geht's euch? Guten Abend. Heute wollen wir noch einmal die Berufe wiederholen. Also, was bin ich von Beruf? Lehrer. Nein, nicht Lehrer. Lehrerin. Genau, ich bin eine Frau. Ich bin also Lehrerin. Und ein Mann ist? Lehrer. Richtig. Und Nelson? Was ist Nelson Mugabe von Beruf? Nelson ist Student. Und Ramon? Vejan, was ist Ramon von Beruf? Das weiß ich nicht. Dann fragen Sie ihn doch. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Techniker. Ich arbeite bei Höchst. Und Sie? Was machen Sie? Ich bin Koch. Und arbeiten Sie hier als Koch? Nein, ich lerne Deutsch. Ich will Chemie studieren. Ich bin auch Koch. Nein, Kochin. Nein, Köchin. Der Koch, die Köchin. Mariam ist also Köchin. Und was macht Pat? Sie ist Büroangestellte. Nein, das stimmt nicht. Buchhalterin. Ich bin Buchhalterin. Und ein Mann ist Buchhalter. Ja. Und Sie, Selma, was sind Sie von Beruf? Ich bin Friseurin. Das heißt Friseuse. Beides ist richtig. Friseurin und Friseuse. Und Sie, Pascal? Ich bin Ingenieuse. Nein, nein, das geht nicht. Ingenieurin heißt das.